Kundgabe 3430. Empfangen durch Bertha Dudde am 6. und 7.2.1945. Gott ist das Wort. Unzerstörbarkeit des Werkes. Das gnadenvolle Erlebnis einer direkten Übertragung geistigen Wissens aus dem geistigen Reich darf nicht unterschätzt werden. Es ist zwar für den Nichtgläubigen nichts Absonderliches, der Gläubige aber erkennt es, und also soll er es auch würdigen und sich der außerordentlichen Gnadengabe bewusst sein, die ihm von Gott geboten wird, direkt oder durch Mittler, das heißt, Empfänger des göttlichen Wortes. Denn das aus dem geistigen Reich übertragene Wissen ist Gottes Wort, der unmittelbar oder durch Lichtwesen zu den Menschen auf Erden spricht. Wo Gott aber sein Wort zur Erde leitet, dort ist er selbst, denn er ist das Wort. Und wo er ist, dort ist dem Feind der Zutritt verwehrt. Das ist sowohl geistig zu verstehen als auch irdisch. Der Gegner Gottes hat seine Macht verloren, wo Gott selbst durch seinen Geist im Menschen wirken kann. Das zur Erde geleitete Wort kann daher irdisch keinem Feind zum Opfer fallen, weil Gott sich selbst nicht vernichten lässt, weil er selbst das Wort ist und weil jede Äußerung Gottes, das göttliche Wort, eine Kraftausstrahlung Gottes ist, die nimmermehr vernichtet werden kann durch menschlichen Willen. Es ist der Empfänger sich der großen Gnade nicht bewusst, in der er steht. Er nimmt wohl das Wort Gottes entgegen, aber in seiner ganzen Tiefe erkennt er nicht das Wirken Gottes. Ansonsten er nicht zu leben vermöchte vor Liebe zu Gott, der sich so sichtlich äußert. Er aber lässt nicht sinn- und zwecklos ein Werk entstehen, das ihn selbst zum Inhalt hat. Und darum wird er auch die Möglichkeit schaffen, dass der Zweck des Werkes erfüllt werde. Also wird er auch sein Werk schützen vor dem Untergang. Und es wird auch geschützt werden alles, was mit diesem Werk in Berührung tritt, denn das Wort ist von ihm ausgegangen und folglich unzerstörbar. Es birgt Kraft und Gnade in sich, die überall hin verströmet. Wo sein Wort mit liebendem Herzen aufgenommen wird, dort hat der Feind jegliche Macht verloren. Und dort wird auch nimmermehr die gottgegnerische Macht Hand anlegen können an dieses Werk. Denn die Kraft Gottes wirket in weitem Umkreis und hält alles Gottfeindliche von sich ab. Doch selten nur erkennen die Menschen den tiefen Wert der göttlichen Offenbarungen. Und darum sind sie auch oft verzagt, wenn irdische Not auf sie einstürmt. Sie aber haben einen Schutz allen Feinden gegenüber. Sie haben das direkte Wort Gottes, das in seiner Gnadenfülle auch die Gnade in sich schließt, dass ein ungeheurer Kraftstrom von ihm ausgeht, der so stark ist, dass er alles abwendet, was feindlich gegen das Wort oder gegen die Diener Gottes gesinnt ist. Weil das Wort selbst zur Erde gestiegen ist, die ewige Gottheit, die nimmermehr angegriffen und nimmermehr versehrt oder vernichtet werden kann. Amen.